Na, alter Freund, Kollege. Nennt man Sie noch so, Kollege, Ihre Leute? Ist ein bisschen peinlich, wie? Klingt so nach Tomarisch, aber was sag ich Ihnen da? Sie wissen es ja längst. Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Brasserei, die vollen Pötte, hier zu schlecken, da mal kosten. Nehmen wir noch mal einen Ruck und die ganze Welt bereisen und das Arschloch noch vergolden. Jubel, Trubel, Flachserei und Späßchen und die Nacht durchtanzen. Morgen wird dann einfach blau gemacht. Tja. Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Hand aufs Herz, Sie haben doch geglaubt, es ging die ganze Zeit fort. Die ewige Tarifrunde zu Ihrem Gunsten. Wir haben ziemlich hoch gepokert, eine Menge abgezockt. Die gute alte Systemkonkurrenz, die haben Sie ganz schön ausgenutzt. Naja, die DDR, die saß ja immer mit am Tisch bei jeder Pokerrunde, aber die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Dass Sie mit denen drüben nichts zu tun hatten, haben Sie ja oft genug beteuert. Erinnern Sie sich noch in Ihrer Dacia bei Florenz in der Toskana, wo wir so herrlich uns betrunken haben. Da drüben haben sie gelacht. Revolutionäre, das sind doch alles kleine Spieße. Doch einen Vorwurf kann ich ihnen nicht ersparen. Sie waren niemals wirklich Patriot. So ein Kollege irgendwo in Frankreich oder Ithaka, so linksgestrickte, der stand ihnen doch näher als ein Landsmann aus Karl-Marx-Stadt. Das nun wieder richtig Chemnitz heißt. Die alte BRD mit ihrem Schnickschnack. In diesem Paradies für Parvenus, da haben sie sich sau wohl gefühlt. Aber die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. So, und damit ist nun Schluss mit dem, wir mischen uns nicht ein. Mit dem Flanieren, mit dem Spaßvergnügen überall und jederzeit. Jetzt wird es wieder ernst. Es geht ums Ganze, wie so oft in unserer Geschichte. Und wir mischen endlich wieder mit, und zwar weltweit. Der Kampf ums Dasein, darauf kommt es an. Gehören wir zu den Gewinnern oder den Verlierern? Und schauen Sie mal nach Osten, wo er von jeher die Gefahr für Deutschland drohte. Ja, alter Freund, Kollege, die Koordinaten aus der guten alten Zeit, die sind passé. Ob rechts, ob links, das sind nun alte Hüte. Wir sind ein Volk, ein Reich sogar, so lauten die Maximen, aber was sag ich Ihnen da? Sie wissen es ja längst. Also, worauf noch warten Sie? Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei.